Karibo-Inseln sind moderne Moskitos. Bis das Blut aus den Säulen an Zapfstellen fließt, selbst wie Rüssel aussehen, buntes Blut in den Meeren und der Mückenstich juckt dich. Beavis spiegelt es sich nicht mehr. Das war der Grund, er war allein und das wurde ihm bewusst. Selbst das Fenster war weg, er ist doch auch nur Narziss. Ob zwei Finger, Bart oder Platin, ob den Beavis war und ist ganz klar ein Narzisst. Ein Suizidversuch, er hat von den Beats genug, von der Musik genug, von den ganzen Beavis-Memes genug. Er ist kein Industrieprodukt aus Thomas Phillips. Er hat Skills wie Bruce Willis in Die Hard. Du bist weich und streichzart. Ihm wächst an einem heißen Tag auf dem Trockenen ein 3-Tage-Bad wie Negan aus Walking Damn Dead. Katzen haben 7 Leben, Beavis hat 7 Katzen überlebt. Hat in Schatzkammern gelebt, war Prophet, Asket, legte sich auf den ganzen Planet wie Panzertapes. Während ihr Schlange steht für Instant-Kaffee, stehe ich parallel mit MW3-Emblem und Matcha-Tee vor Randproblem von André. Wie Suizid-Fischtag trag ich die Jacke aus Asbest bis zum Container. Meine Mom hatte recht, wir erschaffen unsere Gegner selbst. Die größte Frust, die größte Angst, die größte Skepsis hat so viel Anziehung zur Hand, wie du für mir weg bist. Gib mir die Skepsis. Ich zieh die Jacke aus an diesem Kartenhaus am Strand aller Herren Winde. Die Karte ist vergraben unter blinden Schriften aus Sand und was du damit anfangen kannst, interessiert mich nicht. Weil du eh alles weißt und versiert bist nach den Versionen von Cargo ein planeter Stier bist. Verziert dich mit Beavis, er ist Narzisst, er ist ein Fisch. Doch du nicht zwingend ein Christ, sein Buddhist oder was auch immer du willst. Die Antwort ist nicht ich bin, sondern ich wurde, weil ich. Und das trifft zu bis. Das geht ab diesem Punkt, ab wie Schlittschuh. Ich kann normal wie ne Anomalie. Ich kann normal wie ne Anomalie. Ihr Frauen dürft ruhig denken, dass Männer arbeiten gehen müssen, nur nicht fürs Karma. Nur das klingt etwas makaberer Rama. Denn dieses Geldsystem liegt von Geldproblemen der Masse, die sich einspannen lassen, durch neue Schulden zu erschaffen. Mein Problem liegt unter Tassen. Kaffeesatz. Ich denke, du machst das. Ich will hier gar niemanden zitieren. Es ist uns allen klar, es gibt einige Figuren des öffentlichen Lebens, die von Renditen sprechen, die, wenn man das ins Medizinische übersetzen würde, also Vermehrungsraten der eigenen Zellen in diesen Prozenten, wie das Bankpräsidenten, die von 25% reden, im eigenen Körper ist das hochgradig metastasierender Krebs. Also es ist allen klar, wenn ich meine eigenen Prinzipien auf die Natur anwendete, dann wäre ich gar nicht mehr auf der Welt. Wenn die Natur so schwachsinnig wäre wie ich selber, dann würde es mich gar nicht mehr geben. Und diese... Und gesagt, ich wusste alles und hab alles vergessen. Und all diese Menschen, die mich hassen, ihr habt IQs von Kaulquappen in euren Gehirnleisten lappen. Ihr bereitet mir Nachdenklichkeit, während ich an Grabstätten schreibe. Habe Mais im Zahnfleisch, laufe zur Quelle eines Grand Canyon, lasse Beavis frei sein zu Onkels Tool und Brave Millennium. Der Weg dahin war Vikings, gleich seh meinen Freund in den Wolken, wenn ich am Fenster verweile auf dem Sportplatz von Bolzblock. Riesig wie Beavis, dieser Weg war Vikings, gleich ich lasse ihn frei am Teich des Nazis. Weil lass uns in Freiheit sterben. Ein Beavis-Part ist. Yeah. Drehe mich weg aus dem Moment. Komm mal, Ruhe. Drehe mich weg aus dem Moment. Das Tageslicht am Moosboden omnipräsent. Gehe weiter an meinen Handgelenken. Algenreste hängen neben sie mir mit. Diese Wasserflänschen als ein Andenken in der Couch an eine Zeit vor so vielen angestrengten Randgesprächen von Wesen, die sich selbst. Ich höre auf zu sehen, ja. Lacht euch ins Vollschnitt, Bitches. Sagen sollten, ich war Silber, ich war Golden, ich war Platin, ich war Genießer, ich war ich, Bitch. trag mich mit dir und du genieß mich, wenn du nen Fisch in Wolken siehst, es war Beavis. Wenn du eine Erektion kriegst, war es Beavis. Wenn du liebst, wenn du hast, wenn du Leidenschaft, ach, ich glaub, ich hab genug gesagt. In jedem Album, zu jeder Haltung, zu jeder Nuance, der Abspaltung von 2013 zu 2000 reicht dem in die Hand. Und wir fangen dabei an, diesen Planet, aber das ist ein anderes Kapitel. Without Beavis, ja, wir tragen dich bei uns, Mann. Du ein Klick bist, der ist in den Jagdgründen und zieht wie ein Fisch. Frisches Quellwasser, ja, als wär's Kokain jeden Tag. Checkers, es war Beavis. Genießt es. 2018. Schabbatat. Ja, aus Gammernau. Das Feinste hier draußen. Wir lassen dich in Freiheit sterben.